Erst als Jesus an einem Ort betete und aufhörte, bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten, so wie Johannes seine Schüler gelehrt hat. Zweiter, er sagte zu ihnen, wenn ihr betet, sprecht, Vater, dein Name soll heilig sein. Dein Reich soll kommen. Dritter, gib uns jeden Tag unser nötiges Brot. Vierter, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldet. Und führe uns nicht in Versuchung. Fünfter, Jesus fragte sie, stellt euch vor, jemand von euch hat einen Freund und geht um Mitternacht zu ihm, um zu sagen, Freund, leih mir drei Brote. Sechster, denn ein Freund von mir ist von einer Reise zu mir gekommen, und ich habe nichts, was ich ihm anbieten kann. Siebter, und der Freund antwortet von drinnen, mach mir keine Umstände. Die Tür ist schon geschlossen, und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Achter, ich sage euch, auch wenn er nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Beharrlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Neunter, und ich sage euch, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Zehnter, denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, findet. Und wem anklopft, dem wird geöffnet. Elfter, welcher Vater unter euch würde seinem Sohn, wenn dieser um einen Fisch bittet, statt eines Fisches eine Schlange geben? Zwölfter, oder wenn er um ein Ei bittet, ihm einen Skorpion geben? Dreizehnter, wenn also ihr, die ihr böse seid, wisst, wie man seinen Kindern gute Gaben gibt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Vierzehnter, Jesus trieb einen Dämon aus, der einen Mann stumm gemacht hatte. Als der Dämon ausgefahren war, konnte der Stumme sprechen. Fünfzehnter, die Menschenmengen waren erstaunt. Aber einige von ihnen sagten, er treibt Dämonen mit Beelzebul aus, dem Obersten der Dämonen. Sechzehnter, andere wollten ihn prüfen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Siebzehnter, weil Jesus ihre Gedanken kannte, sagte er zu ihnen, jedes Reich, das in sich selbst gespalten ist, wird zerstört, und ein Haus fällt auf das andere. Achtzehnter, wenn also auch Satan in sich selbst gespalten ist, wie kann sein Reich dann bestehen? Ihr sagt ja, ich treibe Dämonen mit Beelzebul aus. 19. Wenn ich aber Dämonen mit Beelzebul austreibe, mit wem treiben dann eure eigenen Leute sie aus? Deshalb werden sie selbst eure Richter sein. 20. Wenn ich aber Dämonen mit Gottes Finger austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. 21. Wenn ein starker Mann gut bewaffnet sein Haus bewacht, ist sein Besitz sicher. 22. Wenn aber ein Stärkerer kommt und ihn besiegt, nimmt er ihm seine Rüstung weg, auf die er sich verlassen hatte, und verteilt seine Beute. 23. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. 24. Wenn ein unreiner Geist einen Menschen verlässt, zieht er durch wasserlose Orte, um Ruhe zu suchen. Wenn er keine findet, sagt er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. 25. Und wenn er zurückkommt, findet er es sauber und geschmückt. 26. Dann geht er und nimmt 7 andere Geister mit, die schlimmer sind als er. Sie ziehen ein und wohnen dort, und der Zustand dieses Menschen wird am Ende schlimmer als am Anfang. 27. Während Jesus dies sagte, rief eine Frau aus der Menge laut, glücklich ist die Frau, die dich geboren und gestillt hat. 28. Er aber sagte, ja, aber noch glücklicher sind die, die Gottes Wort hören und es befolgen. 29. Als sich die Menschenmengen versammelten, begann Jesus zu sagen, diese Generation ist böse. Sie fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jona. 30. Denn so wie Jona für die Bewohner von Ninive ein Zeichen war, so wird es der Menschensohn für diese Generation sein. 31. Die Königin des Südens wird im Gericht mit den Männern dieser Generation aufstehen und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören, und hier ist jemand, der größer ist als Salomo. 32. Die Männer von Ninive werden im Gericht mit dieser Generation aufstehen und sie verurteilen. Denn sie haben Buße getan, als Jona predigte, und hier ist jemand, der größer ist als Jona. 33. Niemand zündet eine Lampe an und stellt sie dann in einen versteckten Winkel oder unter einen Korb, sondern auf einen Lampenständer, damit die Eintretenden das Licht sehen. 34. Das Auge ist das Licht deines Körpers. Wenn dein Auge klar ist, ist dein ganzer Körper hell. Wenn es aber schlecht ist, ist dein Körper finster. 35. Achtet also darauf, dass das Licht in euch nicht zur Finsternis wird. 36. Wenn dein ganzer Körper hell ist und nichts Finsteres an ihm ist, dann wird er ganz hell sein, so wie eine Lampe dich mit ihrem Strahl erleuchtet. 37. Während Jesus sprach, bat ihn ein Pharisäer, bei ihm zu essen. Jesus ging hinein und setzte sich an den Tisch. 38. Der Pharisäer war erstaunt, als er sah, dass Jesus sich vor dem Essen nicht gewaschen hatte. 39. Der Herr sagte zu ihm, ihr Pharisäer reinigt das Äußere von Bechern und Schüsseln, aber euer Inneres ist voller Gier und Bosheit. 40. Ihr Narren, hat nicht der, der das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht. 41. Gebt stattdessen das, was innen ist, als Almosen, dann wird alles für euch rein sein. 42. Aber wehe euch Pharisäern. Ihr gebt den Zehnten von Minze, Raute und jedem Kraut, aber ihr vernachlässigt Gerechtigkeit und die Liebe Gottes. Das eine solltet ihr tun und das andere nicht lassen. 43. Wehe euch Pharisäern. Ihr liebt die Ehrenplätze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Marktplätzen. 44. Wehe euch. Ihr seid wie unsichtbare Gräber, über die die Menschen gehen, ohne es zu wissen. 45. Einer der Gesetzeslehrer antwortete Jesus, Meister, mit diesen Worten beleidigst du auch uns. 46. Er aber sagte, auch euch Gesetzeslehrern wehe. Ihr beladet die Menschen mit schweren Lasten, die kaum zu tragen sind, aber ihr selbst rührt diese Lasten nicht einmal mit einem Finger an. 47. Wehe euch. Ihr baut Grabmäler für die Propheten, aber eure Väter waren es, die sie getötet haben. 48. So seid ihr Zeugen der Taten eurer Väter und stimmt ihnen zu, denn sie haben die Propheten getötet, und ihr baut ihre Gräber. 49. Deshalb hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, und sie werden einige von ihnen töten und andere verfolgen. 50. Damit das Blut aller Propheten, das seit der Erschaffung der Welt vergossen wurde, von dieser Generation gefordert wird. 51. Vom Blut Abels bis zum Blut des Zacharias, der zwischen Altar und Tempel umkam. Ja, ich sage euch, es wird von dieser Generation gefordert werden. 52. Wehe euch Gesetzeslehrern. Ihr habt den Schlüssel zur Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und habt die gehindert, die hineingehen wollten. 53. Als Jesus von dort wegging, begannen die Schriftgelehrten und Pharisäer, ihn scharf zu beobachten und ihn über viele Dinge auszufragen. 54. Sie versuchten, ihn mit List zu einer Aussage zu verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten.